25. Kapitel. Da Onkel Tobbys Wunde am Latzbeine, welche er in der Belagerung von Namur empfing, ihn zum Dienste untüchtig machte, so ward für gut befunden, dass er nach England zurückkehren sollte, um womöglich seinen Schaden wieder zurechtbringen zu lassen. 4 volle Jahre hindurch musste er teils das Bett, teils sein Zimmer hüten, und während seiner Kur, welche diese ganze Zeit dauerte, litt er unsägliche Schmerzen, die entstanden von einer öfteren Abblätterung an dem Os pubis und an dem äußeren Rande des Coxendix, genannt Os ileum, welche beide Knochen jämmerlich zersplittert waren, sowohl durch die Rauigkeit des Steines, der, wie ich bereits gesagt, von der Brustwehr abgeschlagen worden, als durch seine Dicke. Mein Vater fing zu der Zeit eben seine Handlung in London an und hatte ein Haus gemietet, und da unter den beiden Brüdern die treueste, herzlichste Freundschaft obwaltete und mein Vater glaubte, meines Onkels Tobby könnte nirgends so gut gewartet und gepflegt werden als in seinem eigenen Haus, so wies er ihm die besten Räume darin an, und was noch ein aufrichtigeres Zeichen seiner Zuneigung war, es durfte kein Freund oder guter Bekannter ins Haus kommen, oder er nahm ihn bei der Hand und führte ihn die Stiegen hinauf, dass er seinen Bruder besuchen und eine Stunde vor seinem Bett verschwatzen musste. Die Geschichte der Wunde eines Soldaten lässt ihn ihre Schmerzen vergessen. Wenigstens dachten die so, die meinen Onkel besuchten, und bei ihren täglichen Besuchen lenkten sie aus einer Höflichkeit, die sich auf diesem Glauben gründet, sehr oft die Unterredung auf diesen Gegenstand. Und von diesem Gegenstand lief dann das Gespräch gemeiniglich auf die Belagerung von selbst hinaus. Die Unterredungen waren unendlich gut gemeint, und mein Onkel Tobby verspürte dadurch große Erleichterung und würde noch weit mehr dadurch erhalten haben, hätten sie ihn nicht in die eine und andere unvermutete Verlegenheit gesetzt, die seine Genesung um 3 volle Monate verzögerten, und wäre er nicht auf ein Mittel verfallen, sich herauszuziehen, ich glaube wahrhaftig, sie hätten ihn unter die Erde gebracht. Worin diese Verlegenheiten meines Onkels Tobby bestanden, tja, das können Sie unmöglich erraten. Könnten Sie's, ich würde erröten. Nicht als ein Verwandter, nicht als ein Mann, nicht einmal als ein Mädchen, sondern als ein Autor würde ich erröten, umso mehr, da ich nicht wenig in meinem Gemüt eben darauf stolz bin, dass mein Leser noch niemals das Geringste hat vorher erraten können. Und in diesem Punkt, mein Herr, bin ich so kitzlig und so eigen, dass, wofern ich glaubte, Sie wären imstande, von selbst darauf zu kommen oder zu vermuten, was auf dem folgenden Blatte stünde, ich's aus dem Buche herausrisse.